Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 9, Vers 17. Denn in der Schrift heißt es, dass Gott zu Pharao sagte: Ich habe dich berufen, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Gott segne dieses Wort. Gottes Plan. In diesem Bibelabschnitt hier, Bibelvers aus dem Römerbrief, Kapitel 9 im Neuen Testament, lernen wir mehr über Gottes Plan und Gottes ewigen Plan. Gottes Plan für die Ewigkeit. Und was erstaunlich ist hier, ist, dass wir eben, dass Paulus eben den Menschen hier daran erinnert, dass eben Gott Israel, die Israeliten, die Hebräer zu der Zeit, speziell auserwählt hatte als sein eigenes Volk. Und das ist eben Teil Gottes Plans, und hier eben ist der die Beziehung zwischen dem Pharao und den Israeliten aus dem Alten Testament angesprochen. Und dass eben Gott eben Pharao als in und durch das Herz von Pharao gewirkt hat, um die Menschen, die Hebräer zu der Zeit, zu befreien. Und das Entscheidende ist, dass wir verstehen, dass Gottes Plan eben nicht nur für die Erwählten, für die Israeliten war zu der Zeit, sondern eben für alle Menschen. Ja? Die ganze Bibel ist eben die Entfaltung des Gottes Plan für uns und für alle Ewigkeit, die Erlösung aller Menschen, ob nun hebräischer Herkunft oder anderer Herkunft, das ist unabhängig, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und schaut mal, wie, lest mal durch, geht mal ins Alte Testament und lest mal mehr über Moses und wie Gott Moses ruft und in und durch Moses wirkt und in seiner Beziehung zu Pharao und auch wie er durch den Pharao wirkt, dessen Herzen. Ja, das ist Exodus Kapitel 1 bis 15 im Alten Testament, Exodus Kapitel 1 bis 15. Lies das mal durch, und das ist schon erstaunlich. Ja? Und wichtig ist eben, dass eben Gott eben durch die Herzen aller Menschen wirken kann, deren Herzen ihm abgewandt sind und die, deren Herzen ihm zugewandt sind. Wichtig zu verstehen ist, dass wir, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen und Gott anerkennen als Gott im Fleisch, unser Jesus Christus, dass Gott Mensch geworden ist und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dann wieder auferstanden ist am dritten Tag, dass wir erkennen, dass wir selber als reuige Sünder zu Christus kommen und Teil Gottes Plans sind. Und die Bibel macht uns das klar, und wir können uns das immer wieder auch vor Augen führen, und es ist immer eine Herzensangelegenheit. Ob das nun aus der Zeit Moses ist oder vorgehend noch Abraham, ja, und die Patriarchen, aber auch zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus und wie die Herzen der Menschen so hart waren, dass sogar unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus, dass sie ihn zu Unrecht verurteilt haben und ans Kreuz genagelt haben. Aber man kann Gott eben nicht töten, und so ist er eben am dritten Tag wieder auferstanden. Das muss man sich einfach alles mal vor Augen vorführen und auch zu Herzen nehmen. Es ist eine Herzensangelegenheit, ja. Und geht auch noch mal rein in die Apostelgeschichte und schaut mal da, nachdem der Heilige Geist gekommen ist und der Heilige Geist in den Herzen der Menschen wirkt, wie sich Gottes Plan weiter vorführt, vollfüllt, ja, also sich weiter, wie Gott weiter wirkt durch die Herzen der Menschen. Und das ist schon erstaunlich, ja, und Das macht uns Mut und wir verstehen, dass wir eben Gottes Kinder sind und Gottes Familie, dass er uns adoptiert hat als seine Kinder, egal wo wir herkommen. Ja? Darauf kommt es an. Wir sind alle Teil Gottes Plan, alle, die wir zu Jesus Christus kommen als reue Sünder. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Darstellung deines Plans, für die Erlösung aller Menschen. Und wir beten für alle Menschen, die noch nicht zu dir gekommen sind, dass sie das tun, zeitlebens, wo noch die Möglichkeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und dafür beten wir, dass alle Menschen zu dir kommen. Und wir danken dir hier für das Beispiel aus dem Römerbrief, wie Gottes Plan sich entfaltet und auch uns erinnert an den Exodus im Alten Testament, wie du in den Herzen der Menschen gewirkt hast. Ob nun verhärtete Herzen, im Beispiel Pharao, oder Herzen, die dir zugewandt sind, im Beispiel Moses. Und wir danken dir für dies, für dein Wort und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.